Preis den Herrn, Halleluja. Ich möchte heute zwei Zeugnisse vorlesen, von denen ich hoffe, dass sie in deinem Herzen und deinen Gedanken für Frieden sorgen. Das erste Zeugnis kommt von einem Bruder aus Singapur. Er schreibt, ich wurde mit 15 Jahren Christ, aber im Laufe der Jahre hörte ich auf, in die Kirche zu gehen. Vor kurzem erzählte mir eine Freundin, die gerade in den USA lebt, wieder neu von Jesus. Sie hatte Pastor Prince auf YouTube gesehen und, nachdem ich an diesem Abend mit ihr gesprochen hatte, entschied ich, mein Vertrauen wieder auf den Herrn zu setzen. Gott sei Dank für diese Freundin. Ich fing an, die Predigten von Pastor Prince auf YouTube zu schauen und verstand, dass Jesus Christus mich vollkommen erlöst hat und all meine Sünden vergeben sind. In dieser Zeit hatte ich auch Schulden und erlebte gesundheitliche Herausforderungen. Ich hatte eine Bluterkrankung, durch die mein Blutdruck niedriger war als bei anderen. Ich hörte tagsüber die Predigten von Pastor Prince und glaubte, dass ich in Christus gerecht bin. Während dieser Zeit wurde mein 15-jähriger Sohn gerettet. Auch meine Frau fand durch meinen Sohn zu Jesus. Und nicht nur das. Eine Woche später führten sie beide meine Schwiegereltern zu Jesus. Die ganze Familie wurde gerettet. Loben wir Jesus dafür. Er schreibt weiter, mit der Zeit wurde ich von meinen gesundheitlichen Problemen befreit und bin heute vollkommen geheilt. Gott hat mich und meine Familie auch auf übernatürliche Weise versorgt, als wir ihm im Bereich unserer Finanzen vertrauten. Ich glaube, dass er sich auch in der Zukunft weiterhin um uns kümmern wird. Und alle Leute sagen, Amen. Was für ein schönes Zeugnis. Gut, das nächste Zeugnis kommt von einer Schwester in Pennsylvania in den USA. Sie schreibt, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, in der gelehrt wurde, dass uns nur vergeben wird, wenn wir um Vergebung bitten, nachdem wir gesündigt haben. Das machte mich fast verrückt. Vor etwa 13 Jahren fing ich an, gotteslästerliche Gedanken in meinem Kopf zu hören. Ich dachte, ich würde sündigen, wenn ich in meinem Kopf den Namen des Herrn missbrauchte und bat jedes Mal um Vergebung, wenn die Gedanken auftauchten. Das ging den ganzen Tag so. Nach mehreren Monaten war ich so gestresst, dass ich anfing, körperliche Symptome zu entwickeln. Ich war emotional ein totales Wrack. Schließlich landete ich in Tränen aufgelöst im Sprechzimmer eines Psychologen, der mir sagte, dass ich psychisch krank war, Medikamente brauchte und wöchentliche Therapiesitzungen machen musste. Eines Abends zappte ich durch die Fernsehkanäle und stieß auf die Sendung von Pastor Prince. Ich schaute sie mir an und tauchte immer tiefer in das Wort ein. Als mir bewusst wurde, dass mir all meine Sünden aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ganz und gar vergeben sind, wurde ich vollkommen frei. All diese verrückten Gedanken verschwanden einfach. Ich habe nun eine vertraute Beziehung zu meinem himmlischen Abba-Vater. Ich bin voller Freude und körperlich gesund. Später trat ich einer Gemeinde in meiner Nähe bei und der Pastor bat mich, als Jugendleiter mitzuarbeiten. Im Lauf der Jahre habe ich erlebt, wie viele Jugendliche Jesus annahmen und gerettet wurden. Vor einer Weile führte mich unser Abba-Vater dazu, ein Buch darüber zu schreiben, wie sehr wir durch Jesus gerettet, geliebt und gesegnet sind. Ich war nie eine Schriftstellerin, aber ich tat es einfach eines Tages, schrieb das Buch in 2 Monaten und veröffentlichte es. Vor kurzem bin ich online auf die Grace Revolution Church gestoßen und höre auch jeden Tag die Predigten von Pastor Prince, einschließlich seines Livestreams jeden Sonntag. Die Wahrheit von Jesus, die er lehrt, versetzt wirklich Berge. Preist den Herrn für diese wunderbaren Zeugnisse. Und nun, Freunde, wollen wir Pastor Prince willkommen heißen. Pastor Prince! Wir sehen, dass in der ganzen Welt ein Krieg herrscht. Und zu den Gläubigen sagt die Bibel, zieht nicht hinab nach Ägypten. Jedes Mal, wenn es eine Hungersnot gibt, sagt die Bibel, zieht nicht hinab nach Ägypten. Erinnert ihr euch an Isaak? In der Bibel steht, dass Isaak eine Hungersnot erlebte. Ich zeige euch den Vers gleich. Er steht in 1. Mose 26, Vers 1. Da steht, es kam aber eine Hungersnot in das Land nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Und Isaak zog nach Gera zu Abimelech, dem König der Philister. Warum steht in der Bibel, es kam aber eine Hungersnot nach der vorherigen Hungersnot zu Abrahams Zeiten? Ich finde das sehr interessant, weil ich weiß, dass es in der Bibel keine unwichtigen Details gibt. Also habe ich mir das genauer angeschaut. Und ich weiß, dass die Welt gerade auf eine Hungersnot und eine Rezession zusteuert oder sich schon in den Anfängen davon befindet. Also wirklich eine Lebensmittelknappheit. Die Welt steuert darauf zu. Wir werden 2023 immer mehr davon sehen. Aber wir nähern uns auch immer mehr dem, was Gott 2023 tun wird. Und Gott möchte, dass wir uns darauf konzentrieren. Ich glaube, dass es etwas Aufregendes sein wird, denn es ist das Jahr 2023. Amen. Ich habe mich also gefragt, was das bedeutet. Und ich habe das Gefühl, ich studiere diesen Abschnitt schon unglaublich lange. Viele meiner Predigten in den vergangenen Jahren behandeln diesen Abschnitt. Aber als ich vor kurzem wieder vor dem Herrn wartete, spürte ich, wie er mein Herz berührte. Was macht diese Hungersnot zu einer besonderen Botschaft? Wir wissen ja, dass die Bibel über alle Geschichten in der Bibel und alles, was damals passiert ist, sagt, dass diese Dinge Vorbilder sind. Bilder, die wir uns anschauen sollen. In 1. Korinther 10, Vers 11 steht, all diese Dinge, die ihnen widerfuhren, sind Tupos, griechisch für Bilder. Was Isaak erlebte, ist also ein Bild, denn du bist wie Isaak, du bist ein Kind Gottes. Wenn du Abrahams Same bist, was bist du dann? Ich will es dir zeigen. In Galater 3 heißt es, wenn ihr aber Christus angehört, gehörst du Christus an? Gehörst du zu Christus? So seid ihr Abrahams Same. Und alle Versprechen, die Gott Abraham gegeben hat, gelten für dich. Auf dir liegt der Segen Abrahams. Abraham war erstens gesegnet, indem Gott ihn in seinen Augen als gerecht betrachtete. Was er auch tat, er war in Gottes Augen gerecht. Gerechtigkeit. Gott rechnete Abraham Gerechtigkeit an. Das ist der erste Segen Abrahams. Dazu gehört all das Gute, das daraus entstand. Er hatte eine Frau, deren Jugend Gott im hohen Alter erneuerte wie die des Adlers. Sie konnte ein Kind empfangen, was bedeutet, dass Gott ihre Menopause wieder rückgängig gemacht hatte. Und nicht nur das, Gott veränderte ihre gesamte Erscheinung, sodass sogar zwei verschiedene heidnische Könige sie für ihren Harem haben wollten. Damals war sie etwa 90 Jahre alt. Überlegt euch das mal. Was für ein Segen für Abraham. Abraham wurde 175 Jahre alt. Wer von euch möchte auch den Segen Abrahams in seinem Leben haben? In der Bibel steht auch noch etwas anderes. Und das verärgert einige vielleicht, aber es steht in der Bibel. Ich weiß nicht, wie man sich ärgern kann, wenn man in der Bibel liest. Manche Leute, die nicht gläubig sind, sagen, Christen sollten sich im Leben darauf konzentrieren, Gott um Segen zu bitten. Aber in der Bibel steht, dass Abraham sehr reich war. Und viel Vieh und viel Silber und Gold hatte. Und hier steht sehr reich. Nicht nur reich, sondern sehr reich. Und es werden Vieh und Silber und Gold erwähnt, damit wir alle wissen, dass es materieller Reichtum war. Ich halte nichts von Materialismus. Und die Bibel hält auch nichts von Materialismus. In der Bibel steht, die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Hört ihr mir zu, Leute? Habsucht ist eine unersättliche Gier, eine übermäßige Gier nach Reichtum und Geld. Das ist böse. Denn dabei geht es darum, Reichtum für sich anzuhäufen. Anzuhäufen, nicht weiterzugeben. Aber Gott möchte, dass seine Kinder reich sind, damit sie an andere weitergeben können. Amen. Preis den Herrn. Manchen gefällt es nicht, dass Abraham sehr reich war an Vieh, Silber und Gold. Sie wollen nicht, dass wir das sagen. Aber ich finde, dass ich euch berauben würde, wenn ich euch nicht von jedem Aspekt seines Segens erzählen würde. Es war nicht nur geistlich, sondern auch in all den anderen Bereichen. Hört ihr, was ich sage? Und Abraham hatte Einfluss, sogar auf seine Feinde. Am Ende kamen seine Feinde zu ihm und schlossen Frieden. Abraham erlebte also viele schwierige Situationen, aber der Segen Abrahams lag auf ihm. Deswegen wird er der Segen Abrahams genannt. Und heute nehmen wir den Segen Abrahams für uns in Anspruch. In der Bibel steht, wenn ihr Christus angehört, so seid ihr Abrahams Same und nach der Verheißung Erben. Wir wissen natürlich, dass Abrahams Same letztendlich Jesus Christus ist. Er ist der Same, der von Abraham kam und durch den wir alle gesegnet worden sind, weil wir in Christus sind. Aber wenn man an Abrahams ersten Samen denkt, denkt man sofort an Abrahams direkten Samen durch Sarah, nämlich Isaak. Nicht wahr? Und wenn wir uns nun Isaaks Geschichte während der Hungersnot anschauen, dann denk an dich selbst. Gott spricht hier über dich und wie du während der Hungersnot blühen und versorgt sein und ein siegreiches Leben führen kannst. Also fragte ich den Herrn, was macht eine Hungersnot zu dieser Hungersnot, die heute in unserer Zeit stattfindet? Denn es hat im Laufe der Jahre ja viele Hungersnöte gegeben. Und wir können dieses Prinzip natürlich bei jeder Hungersnot anwenden. Aber manchmal versteckt Gott ganz spezifisch Dinge in der Bibel, die in den Namen oder den hebräischen Worten verborgen sind. Und hier hat der Herr mir etwas gezeigt, das ich zuvor noch nie gesehen hatte, obwohl ich schon so oft darüber gepredigt habe. Es ist das Wort »die vorherige Hungersnot«. In der Bibel steht also, es kam aber eine Hungersnot in das Land nach der vorherigen Hungersnot, die zu Abrahams Zeiten gewesen war. Der Sohn erlebte also die gleiche Art Hungersnot, wie sie sein Vater Abraham bei der ersten Hungersnot erlebte. Aber dieses Mal ging der Sohn an einen Ort namens Gera. Und was bedeutet das Wort bei vorheriger Hungersnot? Das hebräische Wort für vorherig ist Rishon. Falls dein Name Rishon ist, ich habe schon darüber gepredigt, dass Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und eines der Wörter dort ist Rishon, der Anfang, der Erste, der Beste, entweder zeitlich oder in Bezug auf Status und Stellung. Der Erste bei irgendetwas heißt Rishon. Sag, Rishon. Rishon bedeutet Erster und auf Hebräisch wird es so geschrieben. Man liest es von rechts nach links. Resh, Aleph, Shin, Waf, Nun. Rishon. Der Buchstabe Resh ist ein R, nicht wahr? Das Aleph ist ein A. Das Shin ist Sh. Die ersten drei Buchstaben. Wenn wir uns die Wortherkunft anschauen, bildet also der Stamm des Wortes Rishon. Wenn wir uns den Wortstamm anschauen, sehen wir die ersten drei Buchstaben. Und die heißen Rosh. Warum ist das wichtig? Weil es eine Zeit ist, in der Russland Bedeutung hat. Das Wort Rosh ist hebräisch für Russland. Wörtlich bedeutet Rosh der Kopf, das Oberhaupt. Aber dort, wo in der Bibel im ersten Buch Mose die verschiedenen Völker erwähnt werden, steht Rosh für Russland. Rosh, Russia. Sie benutzen das Wort sogar heute noch in Russland. Russ, Ruski. Sie bezeichnen sich selbst als Russ. Das kommt von dem hebräischen Wort Rosh. Ich persönlich glaube, dass Hebräisch die ursprüngliche Sprache ist, die verwirrt wurde und verloren ging. Natürlich hat Abraham diese Sprache gesprochen. Aber unter den Völkern ging sie verloren, unter den Nichtjuden. Sie entwickelten eigene Sprachen. Wir haben hier also ein sehr interessantes Wort, Rosh. Die ersten drei Buchstaben von Rishon, der Erste, der Anfang, bilden das Wort Rosh, was auf Hebräisch der Kopf bedeuten kann. Es kann der Anfang sein oder der Kopf. Es ist immer noch der gleiche Gedanke wie bei Rishon. Aber wenn die Bibel Rosh sagt, nur die ersten drei Buchstaben, ist damit immer Russland gemeint. China heißt Sinim. Und wusstet ihr, dass auch Indien in der Bibel vorkommt? Im Buch Esther finden wir einen Bezug auf Indien, buchstäblich India. Die ganze Geschichte der Bibel ist so schön. Sie erzählt uns die Liebesgeschichte, wie Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass Gott nicht bereit war, aufzugeben und zu sagen, der Mensch hat gesündigt, das war's dann eben für die Menschheit. Ich kann eine andere Schöpfung erschaffen. Gott kann das. Schließlich hatte Gott vor dem Menschen bereits die Engel erschaffen. Gott hatte die Tiere erschaffen. Der Mensch wurde zuletzt erschaffen. Gott hätte auch ein sehr schönes Tier erschaffen können. Andere Wesen. Wir können uns das nicht vorstellen, weil wir so an den Menschen gewöhnt sind. Wir denken, der Mensch sei immer da. Aber Gott hat den Menschen erschaffen und Gott schuf ihn nach seinem Bild. Der Mensch war also das höchste Geschöpf von allen. Gott erschuf den Menschen zuletzt, am sechsten Tag. Und am siebten Tag ging Gott in seine Ruhe ein. Nicht, weil er müde war, sondern weil sein Werk vollendet war. An den ersten fünf Tagen gab es den Menschen noch nicht. Der Mensch wurde nicht am Anfang erschaffen und auch nicht am zweiten oder dritten Tag. Denn Gott wollte nicht, dass der Mensch die Ehre bekam. Der Mensch hat nichts zur Schöpfung beigetragen. Die Aufgabe des Menschen, hörst du, siehst du die Liebe Gottes, ist es, eine fertige Schöpfung zu genießen. Und genauso ist es heute mit der Rettung. Viele Menschen versuchen sich durch ihre Moral und ihre guten Werke die Rettung und die Vergebung der Sünden bei Gott zu verdienen. Aber in der Bibel steht, dass das eigentlich Stolz ist. Gott nennt es Stolz, denn das Werk ist bereits vollbracht und hat viel gekostet. Gott schickte seinen Sohn ans Kreuz. Sein Sohn ist an diesem Kreuz gestorben und hat ewige Rettung für uns erworben. Er hat deine Sünden und meine Sünden mit seinem eigenen Körper getragen. Er hat unsere Krankheiten auf sich genommen. Die Strafe für unser Wohlergehen lag auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Für wahr, nicht vielleicht, sondern für wahr. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. An diesem Kreuz wurde er zum Fluch, damit wir von Gott gesegnet werden können. Amen. Wir sehen also, dass es um Russland geht. Sogar heute noch wird Russland in Israel Rosch genannt. Ich zeige euch nochmal das Wort Rosch. Für die von euch, die sich mit biblischer Endzeitprophetie beschäftigen, diese biblischen Prophezeiungen werden gerade erfüllt, Freunde. Und zwar nicht nur die aus dem Alten Testament. Die erste Prophezeiung gab es schon beim Sündenfall. Da sagte Gott zu der Schlange, der Same der Frau wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Aber Frauen haben gar keinen Samen. Gott sprach hier also bereits über die jungfräuliche Geburt. Er wird am Kreuz sterben, ja. Er wird am Kreuz zerschlagen werden. Aber er wird dabei dem Satan den Kopf zertreten. Deswegen wurde Jesus an einem Ort gekreuzigt, den man Schädel nannte. Dort nahm Gott deine Sünden, all deine und meine Sünden, und Gott legte sie auf ihn. Aber nicht nur das. Ich will dir etwas sagen. Das größte Problem von dir und mir ist nicht nur, dass wir Sünden begehen. Das ist schlimm genug, weil viele Konsequenzen der Sünde letztendlich zum Tod führen. Es hat immer schlimme Folgen. Aber das Problem ist vor allem die Ursache, die die Sünde hervorbringt. Stimmst du mir zu? Es ist der Mensch, der die Sünde hervorbringt. Sein Herz, das Fleisch, der Mensch. Habe ich recht? Habe ich recht, Gemeinde? Selbst nachdem du wiedergeboren wurdest, wirst du feststellen, dass dir das manchmal passiert. Oder vielmehr dem Fleisch. Wenn ich von nun an das Fleisch sage, ist damit nicht dein physischer Körper gemeint. In der Bibel steht, dass das Blut von Jesus deinen Körper erlöst hat. Er hat deinen Körper erkauft. Amen. Wenn ich also Fleisch sage, meine ich damit den Teil von dir, der dein altes Ich ist. Dein altes Wesen, das noch übrig ist, nachdem du wiedergeboren wurdest. All die alten Charakterzüge, Neigungen, Gelüste, Wünsche und so weiter sind in diesem Fleisch. Ihr seid nicht im Fleisch, heißt es in der Bibel. Ihr seid im Geist. Denk immer daran. Deine wahre Identität ist, dass du in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit erschaffen bist. Du bist ein neues Geschöpf in Christus. Du bist in Christus. Amen. Was bedeutet es, in Christus zu sein, Pastor Prince? Das bedeutet, dass es einen Menschen gab, der für seine Sünde alles aufgegeben hat. Gott hatte ihm alles gegeben, aber er hatte alles aufgegeben. Er war vom Paradies umgeben. Alles, was er brauchte, war dort. Es gab keinen Mangel, es gab keine Krankheit, keine Armut. Es gab nichts, das ihm fehlte. Gott gab ihm alles. Und in dieser Umgebung, in der er alles hatte, beging er Hochverrat. Er gehorchte dem Satan statt Gott. Er gehorchte dem, der der Inbegriff des Hasses ist, statt dem, der der Inbegriff der Liebe ist. In der Bibel steht, dass Gott Liebe ist. Und die Folge davon war der Sündenfall. Der Mensch fing an zu verfallen, er wurde alt, er bekam Krankheiten. Aber das war nicht der Plan des Vaters für seine Familie. Ich sagte, das war nicht der Plan des Vaters für seine Familie. Wir leben in einer gefallenen Welt. Doch bald wird Jesus wiederkommen und alles in Ordnung bringen. Amen. Doch in der Zwischenzeit sind wir in einer gefallenen Welt. Der Tod kam in die Welt, bis schließlich zum körperlichen Tod. Doch der körperliche Tod ist nicht einmal der letzte Tod. Es gibt einen Tod im Feuersee, heißt es in der Bibel, den zweiten Tod. Und deswegen weißt du tief in deinem Inneren, dass du ein geistliches Wesen bist. Du kannst diese Dinge spüren. Du spürst, dass du mehr bist als nur ein Körper. Nicht wie ein Tier, das stirbt und dann ist es vorbei. Du bist ein Geist in einem Körper. Ja, dein Körper ist aus dem Staub der Erde gemacht. In der Bibel steht, dass Gott dem Staub der Erde seinen Atem einhauchte und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Der Mensch wurde aus dem Staub der Erde geschaffen wie eine Puppe. In ihm war keine Bewegung, kein Leben, bis Gott ihm seinen Atem einhauchte. Dieser Teil von dir ist ein geistliches Ich. Sag, geistliches Ich. Jeder von euch hat ein geistliches Ich. Das ist das wahre Ich. Dieses geistliche Ich wurde von Gott getrennt, als Adam sündigte. Und wenn Jesus in dein Leben kommt, preis den Herrn, wirst du neu geboren. Das bedeutet es. Dein Geist wird neu geboren. Und nun wirst du in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit geboren. Warum das Wort wahre Heiligkeit? Weil es viel Pseudo-Heiligkeit gibt, viel falsche Heiligkeit. Aber, Kind Gottes, sobald du als neues Geschöpf wiedergeboren worden bist, ist dieses neue Geschöpf in Gerechtigkeit und wahrer Heiligkeit erschaffen worden. Und Gott kann keine Sünde in dir sehen, weil er in seinem Allerheiligsten das Blut von Jesus sieht. Jesus ist zum Vater zurückgegangen, nachdem er deine Sünden mit seinem Körper getragen hat. Und zwar vollkommen. Er rief, es ist vollbracht. Amen. Und dann ging er zurück zum Vater. Am dritten Tage wurde er von den Toten auferweckt. Du musst eines verstehen. Er ist gestorben. Obwohl er zu 100% Gott ist er als Mensch gestorben. Er kam als Mensch und starb als Mensch. Er ist 100% Gott und 100% Mensch. Es war ein Mensch, der alles, die ganze Welt, für einen Apfel aufgab, oder welche Frucht du auch glaubst, dass es gewesen ist. Er gab alles auf. Jesus war von Wüste umgeben. Doch als er vom Satan versucht wurde, siegte er über den Satan. Amen. Adam dagegen war von lauter Schönheit umgeben und gab das für einen Apfel auf. Jesus war von Verlassenheit umgeben. Es gab nichts, keine Versorgung, kein Essen. Doch er gehorchte Gott. Was für ein Mensch, preis den Herrn. Er kam also als der zweite Adam. Vielleicht sagst du jetzt, Pastor Prinz, wenn Adam gesündigt hat, was hat das mit mir zu tun? So kannst du das nicht sagen. Ich erzähle dann immer von meinem Großvater. Es ist eine Geschichte über mich selbst. Mein Großvater rettete meine Mutter. Sie lebten am Strand von Pasir Panjang. Das Haus meines Großvaters stand direkt am Wasser. Und als meine Mutter etwa 3 Jahre alt war, spielte sie am Wasser und fiel hinein. Mein Großvater war Mr. Sunny Chiang. Eines seiner Hobbys war es, Leuten das Agogo-Tanzen beizubringen. Viele von ihnen kamen und tanzten Agogo, und wenn sie gingen, waren sie Agaga. Es ist offensichtlich recht bekannt. Meine Mutter fiel also ins Wasser. Das Meer war gerade sehr unruhig. Jemand rief, dass sie ins Wasser gefallen war. Und mein Großvater wollte gerade zu einer Party gehen. Er hatte seine Uhr angelegt und trug einen Anzug und Krawatte. Und er rannte los und sprang ins Meer. Er war übrigens ein sehr guter Schwimmer. Und er rettete meine 3-jährige Mutter. Ich will dich fragen, wäre meine Mutter mit 3 Jahren gestorben, würde ich dann hier stehen? Ob es dir also gefällt oder nicht, dein Leben ist mit dem deiner Vorfahren verknüpft. Es ist verknüpft. Du kannst nicht sagen, was sie getan haben, hat nichts mit mir zu tun. Es hat alles mit dir zu tun. Und wenn man es zurückverfolgt, führt alles zurück zu Adam. Adam war also eine Art Vorbild der Menschheit, verstehst du? Er hat alles aufgegeben. Er hat die Sünde in die Welt gebracht, Krankheit, Armut in die Welt gebracht, Depression. Alles Schlechte, das man heute in der Welt sehen kann, Kriege und all diese Dinge, hat er durch seine Sünde in die Welt gebracht. Nicht Gott. Wenn du wissen willst, wie Gottes Plan aussieht, dann schau dir die Welt vor dem Sündenfall an. Das ist Gottes Traum, ein vollkommenes Paradies. Oder spule vor bis zur Offenbarung, wenn Himmel und Erde herabkommen werden, preis den Herrn. Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Und es wird keine Tränen, keine Krankheit, keinen Tod, kein Seufzen und kein Weinen mehr geben. Wir werden ewig leben, ewig jung sein, ewig stark und ewig gesund sein. Und ewig ist eine sehr lange Zeit. Möchtest du wissen, was der Plan des Vaters ist, was der Vater will? Es waren nie all diese Dinge. Aber es ist passiert. Und Adam ist das Vorbild der Menschheit. Also musste Gott einen zweiten Adam schicken. Sag, zweiter Adam. Der zweite Adam, okay? Nun ist also Jesus zum Vorbild einer neuen Menschheit geworden. Darum musste er Mensch werden. Und deswegen versuchte der Teufel, sein Kommen zu verhindern. Als er in Bethlehem geboren wurde, versuchte der damalige König Herodes, der übrigens nicht der rechtmäßige König auf dem Thron war, alle Jungen umzubringen. Aber der Herr bewahrte seinen Sohn und schickte ihn nach Ägypten. Er lebte eine Weile in Ägypten. Manche glauben, er war in Alexandria. Und er wuchs auf. Er kam auf diese Erde, um zum neuen Vorbild der Menschheit zu werden. Alles, was Adam geschehen war, geschah daraufhin allen Menschen, die von ihm abstammten. Darum gilt für alle, die wiedergeboren sind, all das, was Jesus erreicht hat und welche Siege er errungen hat. Es gehört alles dir, wenn du ein Teil der neuen Schöpfung bist. Hört ihr, Leute? Es kommt also darauf an, mit wem du dich identifizierst. Wir merken es heute oft gar nicht. Pastor Prinz, was meinst du mit sich identifizieren? Wir sagen so schnell, mein Großvater hatte psychische Probleme, mein Vater hatte auch welche, also kein Wunder, dass ich auch psychische Probleme habe. Dann identifizierst du dich mit dem falschen Adam. Dein Adam heute ist der zweite Adam, der Herr Jesus Christus. Zumindest, wenn du ihn angenommen hast. Deswegen müssen wir an ihn glauben. Dann werden wir Teil der neuen menschlichen Art. Amen. Du hast den Heiligen Geist in dir. Und du hast einen Menschen, der dich vertritt. Vielleicht kann ich es so sagen. Und Freunde, versteht das bitte. Es ist wunderbar, die Göttlichkeit von Christus zu sehen. Ja, er ist Gott, die zweite Person der göttlichen Dreieinigkeit. Der Vater, der Sohn, er ist der Sohn, und der Heilige Geist. Es ist gut, die Göttlichkeit zu sehen. Wir müssen die Göttlichkeit anerkennen. Jede Sekte, jede Konfession, die die Göttlichkeit von Christus verleugnet, gehört nicht zu Gott. Aber auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass wir nicht nur hier den ganzen Weg gehen und Jesus nur als eine Art übermenschliches Wesen behandeln. Nein, nein. Er ist in jeder Hinsicht ein menschliches Wesen. In jeder Hinsicht ein Mensch. Deswegen kam er und musste geboren werden. Er musste alles durchleben. In der Bibel steht, dass er durch alles, was er litt, gehorsam lernte. Er wuchs wie jeder andere Junge auf. Er musste vieles erst lernen. Es war nicht so, dass er schon im Bauch von Maria sagen konnte, ich weiß schon alles. Ich weiß, wie das hier mit dem Eileiter funktioniert. Habe ich das richtig gesagt? Eileiter? Ich weiß, wie dieser biologische Prozess abläuft. Nein, er musste lernen wie jedes andere Kind. Natürlich gab es einen Tag als Kind oder irgendwann während seiner Jugend, an dem ihm bewusst wurde, wer er wirklich war und zu welchem Zweck er gekommen ist. Deswegen sagte er mit 12 Jahren zu seinen Eltern, habt ihr nicht gewusst, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Da war es ihm bewusst geworden. Also ganz kurz. Das Ziel war sein Tod am Kreuz. Warum ein Tod am Kreuz? Weil die Seele, die sündigt, sterben muss. Siehst du, Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit kann nicht zulassen, dass Ungerechtigkeit oder Gesetzlosigkeit und Sünde den Himmel betreten. Amen. Genauso würdet ihr sicher alle zustimmen, dass man nicht in einem Land leben will, in dem es keine Gerechtigkeit gibt. Das ist ein Grund, warum Leute gern in Singapur leben, weil wir ein gesetzestreues Land sind. Es gibt Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Wenn dich jemand ausraubt oder dir jemand Unrecht tut, wenn jemand deinem Sohn oder deiner Tochter etwas Verrücktes antut, willst du dann lieber in einem Land mit Gerechtigkeit leben? Oder lieber in einem Land, in dem es keine Polizei gibt und in dem jeder tut, was er selbst für richtig hält? Genau das hätte die Welt gern. Aber natürlich wollen wir das nicht. Gerechtigkeit ist wichtig. Und woher kommt Gerechtigkeit letztendlich? Wer entscheidet, was gerecht ist und was nicht? Letztlich geht es auf jüdisch-christliche Prinzipien zurück und die kommen von Gott. Es ist also Gottes Gerechtigkeit. Ohne Gottes Gerechtigkeit versinkt diese ganze Welt im Chaos. Jedes zivilisierte Volk ist im Grunde durch die jüdisch-christlichen Gesetze und Prinzipien zivilisiert worden. Und das lässt ein Volk aufblühen. Wir alle wollen also Gerechtigkeit. Aber wenn Gott gerecht ist, muss Gott sagen, meine Gerechtigkeit kann niemanden mit Sünde akzeptieren. Doch wer ist ohne Sünde? Wir alle haben gesündigt. Keiner von uns kann in den Himmel kommen. Er hätte also die ganze Menschheit ausradieren können. Er hatte nichts zu verlieren, aber in der Bibel steht, dass Gott Liebe ist. Und wenn Gott Liebe ist, hätte er dann nicht sagen können, ach schon gut, Menschen sind nun mal so, kehren wir einfach alles unter den Teppich. So wie einige von euch, die beim Fegen immer erst einmal alles unter den Teppich schieben und sagen, einmal in der Woche putze ich dann richtig und nehme den Staubsauger. Aber Gott ist nicht so. Er muss gerecht handeln. Er muss den sündigen Menschen rechtmäßig annehmen können. Oder noch besser, er muss den sündigen Menschen annehmen, weil damit seine Eigenschaften verherrlicht werden. Und er wird nicht verherrlicht, wenn er dich nicht annehmen kann. Wie ist das also möglich? Durch das Kreuz. Das Kreuz von Jesus Christus. Durch das Blut, das er vergossen hat. Das sündlose Blut, das heilige Blut, das königliche Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Er ist der Einzige ohne Sünde. Er kannte keine Sünde, er beging keine Sünde und in ihm ist keine Sünde. Er war das vollkommene Opfer. Dort am Kreuz. Aber er opferte sich als Mensch, als Opfer. Er nahm deinen Platz ein, damit du seinen Platz einnehmen kannst. Nimmst du seinen Platz ein? Er nahm deinen Platz unter dem Fluch ein, damit du seinen Platz unter dem Segen einnehmen kannst. Pastor Prinz, du hast 1. Mose 26 vergessen, mit dem wir vorhin angefangen haben. Vertrau mir. Es gibt einen Grund, warum der Geist Gottes uns zuerst durch all dies führt. Nein, ich habe 1. Mose 26, Vers 1 nicht vergessen. Ich habe Russland nicht vergessen. Aber ich zeige euch zuerst all das, weil ihr diesen ersten Teil hier verstehen müsst. Sonst seht ihr nur die Methode und denkt, oh, jetzt weiß ich, was ich während einer Hungersnot machen muss. Aber so eine Lehre ist das nicht. Das Evangelium muss immer im Zentrum stehen. Als Jesus am Kreuz hing und rief, es ist vollbracht. Was war da vollbracht? Ja, es gab den alten Bund, bei dem es auf deinen Gehorsam ankam. Und niemand kann unter dem alten Bund des Gesetzes leben. Niemand kann das Gesetz halten. Nur wer sagt, dass er das Gesetz nicht halten kann, hat das Gesetz wirklich verstanden. Das Gesetz ist vollkommen. Es geht nicht nur um das Äußerliche, sondern auch darum, was innerlich in deinen Gedanken passiert. Vielleicht hältst du alles äußerlich oder wenn Menschen zuschauen. Aber wenn niemand zuschaut, sind dein Verhalten und deine Gedanken ganz anders. Dann hältst du das Gesetz nicht. Niemand kann also das Gesetz halten. Geben wir es zu. Aus Werken des Gesetzes kann kein Fleisch gerechtfertigt werden, heißt es in der Bibel. Gott wusste also, dass der Mensch nicht unter dem Gesetz leben kann. Also sandte Gott seinen Sohn, um die Gnade aufzurichten. Und als Christus am Kreuz starb und rief, es ist vollbracht, war damit unter anderem gemeint, dass er das Gesetz erfüllt hatte. Jesus hatte nicht dem Gesetz ein Ende gesetzt, indem er es brach oder zerstörte. Er sagt, glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und hat er es erfüllt? Ja. Wo? Am Kreuz. All deine Gesetzlosigkeit und deine Gesetzesbrüche hat Jesus am Kreuz auf sich genommen. Er hat den Preis bezahlt und das Gesetz wurde erfüllt. Würde das Gesetz heute von dir Gerechtigkeit und Sühne fordern und dich andernfalls verfluchen und bestrafen, wäre das ungerecht. Das Gesetz wird groß gemacht. Deswegen hat der Ausdruck, das Gesetz wird groß gemacht, mit dem Kreuz zu tun. Das Gesetz wird groß gemacht. Jesus sagt, dein Gesetz ist in meinem Herzen. Deswegen sind die 10 Gebote in der Bundeslade. Nur Jesus kann sie halten. Er hat es am Kreuz für uns alle erfüllt. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind unter der Gnade. Was ist Gnade? Solange du unter dem alten Bund bist, gibt es ein Wenn. Wenn du gehorchst, werde ich dich segnen. Wenn du nicht gehorchst, werde ich dich verfluchen. Aber unter dem neuen Bund gibt es kein Wenn. Gott sagt, ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Es gab eine Zeit, in der Gott sein Gesicht vor Israel verbarg. Das Volk von Lo-Ami, nicht mehr mein Volk, Lo-Ruhama, keine Barmherzigkeit mehr. Aber Gott sagt, durch Christus seid ihr nun mein Volk. Ihr habt nun Barmherzigkeit erlangt. Amen. Wir haben hier also ein sehr schönes Bild des zweiten Menschen. Und wie ist dieser zweite Mensch von den Toten auferstanden? Du musst eines verstehen, er starb als Mensch am Kreuz und ist als Mensch von den Toten auferstanden. Übrigens, als er am Kreuz starb, trug er nicht nur unsere Sünden, sondern auch uns. Wir wurden mit ihm gekreuzigt. Der Teil von dir, der alte Mensch, der sündigen möchte, wurde ans Kreuz geschlagen. Es ist vollbracht. Wir wissen ja dieses, Römer 6, Vers 6, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei. Ausgelöscht. Er funktioniert nicht mehr. Das Problem hat ein Christ heute also immer noch. Dein größtes Problem, sag Amen, wenn du zustimmst, dein größtes Problem sind nicht so sehr die Sünden, die du begangen hast, sondern vielmehr die Situationen, in denen die Lust in dir aufsteigt oder du einen Wutausbruch hast. Manchmal denkst du, ich war gerade im Gottesdienst und fühle mich so gut, ich kann nicht mehr sündigen. Und gleich darauf sagst du etwas, das du nicht hättest sagen sollen oder verlierst die Geduld. Es ist dieser innerliche Aufruhr. Ist das dein Problem? Wenn das nicht dein Problem ist, vermute ich, dass du nicht wiedergeboren bist. Amen. Denn nur Christen gefallen solche Dinge nicht. Die Welt sagt, ich spüre nichts, das ist alles das Gleiche, ich weiß gar nicht, was ich bin. Nur du weißt, dass das nicht von dir kommt. Das bist nicht du, es gefällt dir nicht. Und noch schlimmer, manchmal dringt es sogar in deine privatesten, heiligsten Momente ein, wenn du betest. Du denkst, wie kann ich nur so etwas denken? Kind Gottes, ist das wahr? Machen wir einander Mut. Erlebt ihr nicht alle auch solche Dinge? Es stört sogar deinen Schlaf. Am schlimmsten ist es im Schlaf. Dann willst du aufstehen und denkst, ich muss diese Gedanken zurückweisen. Wie kann ich nur so etwas denken? Es können gotteslästerliche Gedanken sein oder schlimme Gedanken und du bist schockiert. Vielleicht ist das ein böser Geist, der dich angreift und dir diese Gedanken einflüstert. Dann kommt es von außen. Aber wenn es sich anfühlt, als käme es von innen, dann ist es dein Fleisch. Dann ist das der Teil von dir, der du nicht bist. Gott sieht dich nie im Fleisch. Schreib dir das irgendwo auf. Gott sieht dich nie im Fleisch. Gott sieht dich im Geist. In Römer 8 lesen wir, dass der Körper zwar wegen der Sünde tot ist, der Geist aber lebendig ist, wenn Christus in dir ist, wegen der Gerechtigkeit. Und in der Bibel steht, ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Römer 8. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Was bedeutet das? Dass alles, was auf den zweiten Adam zutrifft, nun auch auf dich zutrifft. So wie er ist, so bin ich in dieser Welt. Nicht wie er war. Wie er war, wäre schon gut genug. Wie damals, als Jesus am See Genezareth unterwegs war. Aber nein, Gott spricht hier über den Christus, der verherrlicht wurde und an seiner rechten Seite auf dem Thron sitzt. Wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Hört ihr? Euer Denken wird jetzt erhoben. Dieses Denken ist heiliges Denken. Es ist das Denken, das mit dem Neuen Testament in Einklang ist. Das Denken, das mit dem in Einklang steht, was Gott von uns möchte. Denn Gott denkt so. Gott sieht dich als jemanden, der in Christus an seiner rechten Seite sitzt. Und wenn Gottes Augen Blut sehen können, können sie keine Sünde mehr sehen. Wusstest du, dass das Blut von Jesus im Himmel verspritzt worden ist? Im Hebräerbrief steht, dass Jesus durch sein eigenes Blut in den Himmel eingegangen ist. Hör zu. Er ist von den Toten auferstanden und hat den Tod als Mensch besiegt. Denn weil das Werk vollbracht war, hatte der Tod keinen Anspruch mehr. Also ist er am dritten Tag von den Toten auferstanden, aber als was? Als Mensch. Und dann hat Gott ihn körperlich in den Himmel erhoben, in diesem neuen Körper, der nie mehr alt wird, nie verfällt, nie stirbt. Er fuhr in den Himmel auf und wurde verherrlicht. Der Vater hieß ihn willkommen und er setzte sich. In der Bibel steht im Hebräerbrief, dass er sich nicht setzte, weil er Gott ist. Das ist er immer. In der Bibel steht, er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und es heißt weiter in Hebräer 10, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Er hat ein Sündopfer für alle Sünden aller Zeiten vollbracht. Nachdem er ein Sündopfer gebracht hat, sag Sündopfer, hat er sich hingesetzt. Er hat sich an die rechte Seite gesetzt, genau wie in Hebräer 1. Nachdem er die Reinigung von unseren Sünden vollbracht hat, hat er sich gesetzt. Nun hör zu. Er ist die Person, die die meisten Sünden in der ganzen Menschheitsgeschichte getragen hat. Es gab keinen anderen, der mehr Sünden getragen hat. Es gibt überhaupt keinen anderen, der Sünden tragen kann. Wir sprechen hier über jeden Schmutz, jede Unreinheit. Die Person, die am Kreuz all diese Sünden mit ihrem eigenen Körper getragen hat, ist Jesus Christus. Er kann jetzt in seiner Auferstehung durch sein Blut in den Himmel eintreten. Der Vater verherrlicht ihn. Und der Vater sagt, setz dich zu meiner Rechten, bis ich dir deine Feinde zu Füßen lege. Was bedeutet das? Wo sind all die Sünden? Wo sind all die Sünden, die er noch einige Tage zuvor getragen hat? Wo sind sie? Wessen Sünden sind diese Sünden? Wessen Sünden sind es? Na, redet mit mir, Leute. Na los. Wessen Sünden? Wo sind sie jetzt? Wo waren sie, als er sich zur Rechten des Vaters setzte und der sagte, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, setz dich zu meiner Rechten, bis ich dir deine Feinde zu Füßen lege. Du bist ein Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Nachdem er die Reinigung unserer Sünden vollbracht hatte, setzte er sich. Sind wir von unseren Sünden gereinigt? Und woher wissen wir das? Weil Jesus an der rechten Seite des Vaters sitzt. Amen. Der Teufel möchte, dass du auf dich selbst blickst, wie du auf der Erde im Fleisch bist. Er weiß, dass er jeden Grund hat, dich darauf hinzuweisen. Denn wir glauben, dass wir uns jeden Tag verbessern, nicht wahr? Aber geistliches Wachstum geschieht nicht aus eigener Kraft. Ab jetzt keine schlechten Gedanken mehr, keine schlechten Worte mehr, keine Wutausbrüche mehr. Nie mehr zu viel essen. Habt ihr gehört, Singapurer? Nie mehr zu viel essen. Nie mehr in der Vielfraßecke stehen. Völlerei ist übrigens eine Sünde. Na gut, ich werde nicht länger darüber reden. Ich bin barmherzig und höre auf. Aber das zeigt nur, dass viele Leute sündigen. Wer andere verurteilen will, entscheidet, was er verurteilt. Bei manchen Dingen heißt es, oh, wie furchtbar, dass sie das machen. Aber dann machen sie sich selbst der Völlerei schuldig. Amen. Soll ich fortfahren? Shall I go on? Okay. So all sins are born. Alle Sünden inklusive Völlerei hat Christus also auf sich genommen. Amen. Now. Aber Pastor, du hast gar nichts darüber gesagt, wie wir mit Sünde umgehen. Hör mir erst einmal zu. Das ist der beste Weg, mit Sünde umzugehen. Es ist der bessere Weg, mit Sünde umzugehen, aber bevor ich dazu komme, will ich diesen Gedanken hier erst noch beenden. Wo ist Jesus heute? An der rechten Seite des Vaters. Überleg mal, kurz bevor er sich zur rechten Seite des Vaters niederließ, nur ein paar Tage vorher, hat er unsere Sünden getragen. Dort am Kreuz. Und wo sind die Sünden jetzt? Abgewaschen. Deswegen konnte er in den Himmel eintreten. Hör zu, die gleiche Haltung musst du auch haben. Wo es Vergebung der Sünden gibt, wo die Sünden durch sein Blut abgewaschen sind, müssen wir die Freimütigkeit haben, ins Allerheiligste einzutreten. Übrigens, im Brief an die Hebräer steht, tretet näher. Aber wir sind schon nahe. Deswegen werden wir als der Leib Christi bezeichnet. Weißt du, wo der heute ist? An der rechten Seite des Vaters, direkt im Mittelpunkt des Universums. Wir sind der vielgliedrige Leib Christi. Für viele klingt das metaphorisch und so abgehoben. Aber für Gott ist das die Realität. In deinem täglichen Leben erlebst du es eher metaphorisch. Aber es ist die Realität. Das Blut von Jesus ist auf der rechten Seite des Vaters verspritzt worden. Ich habe das gerade gesagt, nicht wahr? In der Bibel steht, dass Jesus durch sein eigenes Blut eingetreten ist, nicht durch das Blut von Stieren und Ziegen wie damals im Alten Testament. Deswegen mussten die Juden das Blut immer wieder neu auftragen, weil ihr Werk nie vollbracht war. Es hat nie ausgereicht. Das Blut von Stieren und Ziegen kann die Sünden nicht abwaschen. Aber Jesus trat nur ein einziges Mal durch sein eigenes Blut ein, nachdem er ewige Erlösung errungen hatte. Siehst du hier das Wort ewig? Er hat uns erlöst. Ist das Blut noch da? Dann bist du vollkommen gemacht worden, und zwar auf ewig. Ist das Blut da? Dann bist du gerecht gemacht worden und in Gottes Augen gerecht auf ewig. Niemand kann das Blut wegnehmen. Gottes Augen ruhen auf dem Blut, nicht auf dem Menschen. Gott blickt nicht auf die Sünde des Menschen. Ich spreche jetzt über Christen, okay? Er blickt nicht auf deine Sünde, er blickt auf das Blut. Würde Gott je den Blick abwenden, und das ist nicht möglich, okay? Aber würde Gott je seinen Blick vom Blut abwenden und auf deine Sünde richten, dann würde er damit das Blut von Jesus verleugnen und kränken. Und das kann Gott nicht tun. Deswegen heißt es in der Bibel, wohl dem Menschen, dem der Herr keine Schuld anrechnet. Warum? Weil er sie schon am Kreuz angerechnet hat. Deswegen sagt die Bibel, dass der neue Bund allein auf diesem Satz beruht. Und der Heilige Geist ist gesandt worden, wie wir in Hebräer 10 erfahren, um uns das zu bezeugen. Wir hören dieses Zeugnis so selten. Das Zeugnis ist, dass er deiner Sünden und deiner gesetzlosen Taten nicht mehr gedenkt. Nicht mehr oder nie mehr. Deiner Sünden und deiner gesetzlosen Taten gedenke ich nicht mehr. Das bedeutet, dass es im Alten Testament eine Zeit gab, in der Gott der Sünden des Menschen gedachte. Denn damals war der Mensch unter dem Gesetz. Wenn die Verantwortung bei uns liegt, sind wir alle erledigt. Dann wird Gott unserer Sünden gedenken. Aber wenn es von Jesus abhängt und von dem, was er getan hat, dann gedenkt Gott unserer Sünden nicht mehr. Es gab eine Zeit, in der er unserer Sünden gedacht hat, am Kreuz. Er gedachte der Sünden und bestrafte sie am Körper von Jesus Christus. Wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn also heute ein sündiger Mensch zu Jesus ruft und ihn bittet, sein Herr und Retter zu werden, nimmt Gott ihn an. Hör zu, aber nicht aufgrund seiner Barmherzigkeit. In der Bibel steht, dass all seine heiligen und vollkommenen Eigenschaften, die nur ein Gott hat, verherrlicht werden, indem er diesen Sünder annimmt. Deswegen heißt es in der Bibel, dass Gott gerecht ist, wenn er den Sünder gerecht spricht. Warum? Weil das Blut vergossen worden ist. Und das Blut von Jesus Christus genügt vollkommen allen heiligen Ansprüchen Gottes an unsere Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das Blut hat alles erfüllt. Könnt ihr mir soweit folgen? Die Herausforderung ist heute also, uns mit dem zweiten Adam zu identifizieren, dem neuen Vorbild der Menschheit. Denn so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Und deswegen bekommen wir ein Zeugnis nach dem anderen von Menschen, die zum ersten Mal gehört haben, was ich vorhin gesagt habe. So wie er ist, so bin ich in dieser Welt. Hat Jesus diese Krankheit? Nein. Und so wie er ist, so bin ich in dieser Welt. In der natürlichen Welt, sagst du, aber ich kann es auf dem Röntgenbild sehen, im CT. In der natürlichen Welt zeigen die Blutwerte die Krankheit an. Aber das ist alles im Fleisch, das ist alles nur physisch. Für uns ist die physische Welt real und die geistliche nicht real. Aber für Gott ist die geistliche Welt die reale. Gott ist Geist. Es war ein Geist, der die materielle Welt hervorgebracht hat. Wenn du etwas sehen kannst, heißt es in der Bibel, ist es vergänglich. Der Stuhl, auf dem du gerade sitzt, wird in 50 Jahren nicht mehr die gleiche Form haben. Eines Tages wird er nicht mehr da sein. Wenn du etwas sehen kannst, ist es vergänglich. Aber die Dinge, die man nicht sehen kann, sind ewig. Zum Beispiel, wer du in Christus bist. Dieser Körper, dieses Fleisch, ist Gott sei Dank vergänglich. Wenn Jesus wiederkommt, wird er sofort verändert. Du wirst nicht merken, wenn es passiert, aber wir werden, zack, einen neuen Körper haben. Jede Spur von Krankheit, Missbildungen und so weiter wird verschwunden sein. Wir werden alle auf ewig aussehen wie Pastor Lawrence. Fast. Nein, auch Pastor Lawrence wird froh sein, wenn er einen neuen Körper bekommt. Jetzt ist er unser Maßstab. Er bekommt jede Woche Aufmerksamkeit. Unsere Erwartungen sind so gering, dass wir nur Pastor Lawrence als Vorbild haben. Aber unser verherrlichter Körper wird noch viel großartiger sein. Wir identifizieren uns also mit dem Herrn Jesus. Mit ihm identifizieren wir uns. Das ist alles Glaube. Wir sagen, Glaube ist nicht real. Doch, Glaube ist realer als alle materiellen Dinge. Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Sogar in der Wissenschaft hat man die Existenz vieler materieller Dinge nachgewiesen, Gase oder Dämpfe in der Luft, die man mit den Augen nicht sehen kann. Man kann sie nicht sehen. Wenn man nur seinen Augen vertraut und sagt, ich glaube nur, was ich sehe, dann ist man so beschränkt. Und primitiv. Denn so denken wir heute nicht mehr. Viele Dinge kann man nicht sehen. Nicht wahr? Und darüber hinaus gibt es eine reale geistliche Welt. Was Gott betrifft, sieht er dich also ohne Sünde. Ich sagte, was Gottes Augen betrifft, das bedeutet nicht, dass du heute als Christ diesseits des Himmels keine Sünde mehr erleben kannst. Ich will es so sagen, wenn Gott dich anschaut, sieht er keine Sünde auf dir, weil sein Blick auf das Blut gerichtet ist. So ist es, wenn Gott dich heute anschaut. Übrigens, wenn wir sagen, dass es in uns keine Sünde gibt, dann lügen wir. Es gibt immer noch Sünde in uns, aber sie wird uns nicht mehr angerechnet. Nun schau her. Der Teil von dir, der zur Sünde neigt, ist am Kreuz ausgelöscht worden. Und an dieser Stelle kommt der Glaube ins Spiel. In der Bibel steht, haltet euch selbst für tot. Halte den Teil von dir, der zur Sünde neigt, für tot. Er ist gestorben, er wurde am Kreuz ausgelöscht. Wir wissen ja, steht in Römer 6, Vers 6, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, ausgelöscht. Ich habe 1. Mose 26 und die Hungersnot nicht vergessen, aber ich möchte euch Appetit auf mehr machen. Denn viele Christen wissen von Russland und Hesekiel 38 und dem Krieg. Russland wird zusammenbrechen. Ich werde am Ende noch ein wenig darüber sagen. Und dann machen wir in den nächsten paar Wochen damit weiter. Was meint ihr? Ich möchte euch heute nur Appetit auf mehr machen, okay? Und es wird noch viel Gutes kommen. Aber wir werden uns Zeit nehmen. Wir werden es nicht schnell durchpeitschen. Gott bereitet sein Volk auf diese Hungersnot vor. Aber er möchte, dass wir diese Wahrheiten verinnerlichen. Es ist so wichtig, dass wir darin verwurzelt sind. Also, schaut her. Dieser Teil von dir, der zur Sünde neigt, rebelliert immer noch, nachdem du Christ geworden bist. Hast du es bemerkt? Selbst nachdem du Kleingruppenleiter geworden bist, selbst nachdem du Diakon geworden bist. Wer von euch fühlt sich eher wie ein Dämon als ein Diakon? Du denkst, wie kann ich nur solche Gedanken haben? Vielleicht sogar, nachdem du Pastor geworden bist. Wie böse von dir, Pastor Lawrence, wenn ich über dein gutes Aussehen spreche, sagst du immer Amen. Bei solchen Dingen solltest du nicht zu laut Amen sagen. Sag es. So. Der Teil von dir, der immer wieder aufbegehrt, weißt du, was Gott darüber sagt? Er ist tot. Aber Gott, er ist so lebendig, ich spüre es. Er ist tot. Aber das verstehe ich nicht. Gott, wie kannst du sagen, dass er tot ist? Ich spüre ihn doch, ich habe diese Gedanken. Gott sagt, was mich betrifft, ist er tot. In den Augen Gottes ist all das am Kreuz ausgelöscht worden. Und diese Haltung musst auch du einnehmen. Wenn dieser alte Mensch sich erhebt, sagst du einfach, er ist tot. Für meine Gefühle ist er real, aber für den Glauben ist er ausgelöscht. Aber wenn du Vorkehrungen dagegen triffst oder sogar dagegen anbetest, ist das falsch. Vielleicht sagst du, aber Pastor Prince, beten ist doch etwas Gutes. Hör gut zu, wenn dein Gebet auf Unglauben basiert statt auf Erkenntnis, verleugnet es die Erkenntnis. Es gab einen Moment bei Mose, als er vor dem Roten Meer stand und betete. Und Gott sagte, warum rufst du mich an? Warum betest du? Warum erhebst du deine Stimme zu mir? Sag den Leuten, dass sie losgehen sollen. Es gibt Zeiten, in denen wir beten sollen, und es gibt Zeiten, in denen wir unsere Vollmacht nutzen sollen. Wir müssen nicht für etwas beten, das bereits vollbracht worden ist. Wir müssen nicht für den Sieg über einen Feind beten, der bereits besiegt worden ist. Denn sonst wird dein Gebet dumm. Amen. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Er kann kein Zeuge für ein Gebet sein, das lügt. Vielleicht lügst du nicht absichtlich, aber du lügst, weil es nicht auf Gottes Wahrheit basiert. Wenn du dich verhältst, als seist du immer noch im Fleisch, wirst du keine Ergebnisse sehen, die von Gott kommen und die gut sind. Warum? Weil du das Wort Gottes verleugnest. Und noch schlimmer ist, dass du das Werk von Christus verleugnest. Denn der alte Mensch ist tot. Die schlechten Gedanken, die du gerade über mich gedacht hast, sind ausgelöscht. Wie ist also deine Reaktion? Sie sind ausgelöscht. Das bin nicht ich. Es tut so, als wäre es lebendig, aber es ist tot. Es ist das gleiche Gefühl, das man bekommt, wenn man 7 Stunden oder einen ganzen Tag bis abends auf einem Schiff verbracht hat. Wenn man danach vom Schiff auf den Anlegesteg tritt, hat man vermutlich fast noch eine Stunde lang das Gefühl zu schwanken, obwohl man auf festem Boden steht. Aber das ist nicht die Wirklichkeit. Du bist nicht mehr auf dem Schiff. Du bist nicht mehr im Fleisch. Diese Gefühle sind eine Lüge. Und das Schlimmste ist, dass du anfängst zu beten, nein, nein, diese Dinge steigen wieder auf, ich will nicht sündigen, ich weise sie zurück. Je mehr du so handelst, als sei das lebendig, handelst du aus Unglauben und deswegen stürzt du. Aber dieser Teil von dir, der sündigen will, ist tot. Ist das nicht eine große Hilfe? Wenn du das Abendmahl feierst und schlimme Gedanken hast, mach dir einfach bewusst, dass dieser Teil tot ist. Das ist nicht mein wahres Ich. Der Teufel möchte, dass du sagst, nein, nein, das sind meine Gedanken. Du kannst es nicht immer verhindern. Manchmal ist es der Teufel. Es ist nicht immer nur dein Fleisch. Du kannst die Vögel nicht davon abhalten, über deinen Kopf zu fliegen. Aber du kannst sie daran hindern, ein Nest zu bauen. Hey, Pastor Prince? Ja? Kannst du für mich beten? Ja, warum? Dieser Vogel ist vor etwa 3 Wochen auf meinem Kopf gelandet. Ach, wirklich? Und ich dachte, du trägst einen besonderen Hut. Nein, es ist ein Nest. Und jetzt legt er schon 2 Eier. Wofür soll ich also beten? Kannst du beten, dass der Vogel weggeht? Erstens einmal, du kannst die Vögel nicht daran hindern, über deinen Kopf zu fliegen, aber du kannst sie daran hindern, ein Nest zu bauen. Was bedeutet das? Du kannst die Gedanken nicht daran hindern, herumzufliegen, ob sie von deinem Fleisch stammen oder vom Feind und den Mächten der Finsternis. Aber du musst sie nicht willkommen heißen. Manche von uns sind schon von den Gedanken allein schockiert, wenn wir beten und ein gotteslästerlicher Gedanke auftaucht. Das bist nicht du! Das bist nicht du! Der Teufel wird sagen, nein, das bist du! Aber das bist nicht du. Du bist nicht im Fleisch, sondern im Geist. Identifiziere dich mit deinem wahren Ich, als dass Gott dich sieht. Jesus tritt für dich und mich ein. Denk immer daran. Am Kreuz hing er als du und ich. Als unser Stellvertreter. Er hing für uns dort. Verstehst du? Als Gott ihn von den Toten auferweckte, erweckte er ihn also auch auf, als sei er wir. Wir sind mit ihm gekreuzigt worden, erinnerst du dich? Denn als er starb, starb er als du und ich. Genauso wie der erste Adam auch für uns alle steht. Was auch immer geschehen ist, wir haben Anteil daran. Jesus ist nun also im Allerheiligsten, auf der rechten Seite des Vaters. Und wo sind du und ich? Auch dort. Also hör zu, wir beten nicht aus der Ferne an, wir sind schon dort. Wir sind bereits im Allerheiligsten. Das ist ein Vorrecht, das nicht einmal Aaron, der erste hohe Priester von Israel, hatte. Er durfte nur einmal im Jahr am Versöhnungstag hineingehen. Er durfte nur einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen. Aber wir sind immer dort. Vielleicht sagst du, aber ich höre so viel über diejenigen, die in das Allerheiligste gehen und sterben, wenn sie Sünde in sich haben und nicht vorbereitet sind. Sie sterben, weil sie gesündigt haben oder etwas Falsches gedacht haben. Und wenn sie im Allerheiligsten sündigen, zack, sterben sie. Das passiert, wenn man so sehr im Alten Testament steckt, dass man sich dessen mehr bewusst ist als dessen, was Jesus heute vollbracht hat. Hör zu. Für uns gibt es heute einen neuen und lebendigen Weg. Erinnerst du dich an Hebräer 10? Ich kann euch das alles zeigen, aber ich predige gerade nur aus dem Geist. Du kannst es später in deiner Bibel nachlesen. Zu Hause will ich aber nicht lesen, ich will es hier lesen. Wer hat das gesagt? In der Bibel steht, da wir nun Freimütigkeit haben. Im Vers davor steht, wo aber Vergebung für diese ist. Wo es Vergebung für die Sünden gibt, da gibt es kein Opfer mehr für Sünde. Und der Heilige Geist bezeugt uns, dass unsere Sünden ausgelöscht sind und Gott ihrer nicht mehr gedenkt. Da wir nun, das da bezieht sich auf all diese Wahrheiten, da wir nun Kraft des Blutes Jesu, nicht durch unsere Werke, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum als neuen und lebendigen Weg. Das Heiligtum ist also nun ein neuer und lebendiger Weg. In der Vergangenheit war es ein alter und sterbender Weg. Okay? Wenn man ohne die richtige Vorbereitung hineinging, starb man, weil man Sünde in sich hatte. Aber wenn wir heute hineingehen, geschieht das nicht mehr. Hör gut zu. Gott ist Licht. Wir wandeln im Licht, wie er im Licht ist. Dass wir im Licht wandeln, sagt uns, dass wir unseren Platz im Licht haben, so wie er im Licht ist. Kapitel 1, Amen. Denn er spricht hier zu Leuten, die auch nicht gerettet sind. Deswegen sagt er, wenn wir im Licht wandeln, wir sind die Menschen des Lichts. Es ist nicht das Gleiche, wie zu sagen, dass wir durch unser Verhalten im Licht sind. Es geht um unsere Stellung. Wenn wir wirklich im Licht sind, hör zu, Freunde, wird das Licht nur zeigen, dass du keine Flecken mehr hast. Wie hell ist dieses Licht im Allerheiligsten? Ich sage dir, das Allerheiligste, das Licht, die Schechina, die Herrlichkeit, scheint nur auf dich, um die Vollkommenheit von Jesu Werk zu zeigen. Ihm seien alle Ehre und alles Lob. Es ist wie ein Edelstein, ein kostbarer Stein. Ein Rubin oder ein Saphir. Was macht man damit? Man hält sie gegen das Licht. Und warum hält man den Stein gegen das Licht? Warum? Weil es seine Schönheit zur Geltung bringt. Mit anderen Worten, je mehr du zu Gott kommst, desto mehr wird das Licht Gottes auf dich scheinen. Und es wird all die Schönheit und die Vollkommenheit dessen hervorheben, was Jesus für dich vollbracht hat. Du bist stets in der Gegenwart Gottes. Kind Gottes, lass mich dir etwas sagen. Du bist immer in der Gegenwart Gottes. Ich meine damit nicht, dass wir beim Lobpreis denken, oh, ich spüre Gottes Gegenwart heute so sehr, so als wäre Gott heute herabgekommen. Aber letzte Woche hat er es sich anders überlegt. Und nächste Woche kommt er vielleicht nur halb. Wir reden darüber und messen es an unserem Erleben. Das ist immer noch ein Stadium des Fleisches, wenn wir es erleben wollen. Aber wir beten eigentlich nie aus der Ferne an. Wir sind immer im Allerheiligsten. Aber was ist mit der Sünde, Pastor Prince? Nun, das Beste ist dies. Wenn dir bewusst wird, dass du im Allerheiligsten bist und immer angenommen und geliebt bist, immer gerecht in Christus, und dass alle Sünden aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft durch das Blut von Jesus abgewaschen sind, wenn dir das bewusst wird, dann kannst du deine Sünde verurteilen. Aber das tust du dort, in dieser Umgebung der Liebe, innerhalb der Familie, in seiner Gegenwart. Und das ist eine tiefgründigere Art, deine Sünde zu verurteilen. Du wirst vielleicht sagen, okay, Pastor Prince, ich werde so schnell wütend. Ich verurteile das. Das ist Jähzorn. Such keine Ausreden. Es ist Jähzorn. Es ist nicht die Schuld der anderen, dass du ein Problem mit Jähzorn hast. Also sagst du, Herr, bitte arbeite in diesem Bereich an mir. Das steht in Kolosser 1, Vers 11. Stärke mich, Herr. Das ist übrigens ein Gebet. Hast du schon mal so gebetet? Was für ein Gebet, Pastor? Stärke mich mit aller Kraft gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Wir denken immer, stärke mich mit aller Kraft zu mächtigen Werken, zu Zeichen und Wundern. Aber es heißt, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut, mit Freuden. Ganz schön herausfordernd, was? Deswegen müssen wir gestärkt werden. Ich bete also dieses Gebet, aber ich bete es nicht so, als sei Gott weit weg. Ich bete es, als sei Gott ganz nah. Du musst also nicht so anfangen. Gott, Vater im Himmel, ich komme im Namen von Jesus zu dir. Wenn du sagst, ich komme zu dir, wo bist du dann vorher gewesen? Das wird einige unserer Gebete verändern. Du gehst von einer falschen Voraussetzung aus. Nein, ich habe 1. Mose 26 nicht vergessen. Kind Gottes, entspann dich. Es soll dich nur neugierig machen. Amen. Wenn wir also beten, Vater, ich komme im Namen von Jesus zu dir, wo bist du dann vorher gewesen? Oh, ich war nicht in der Gegenwart Gottes. Aber, Pastor, in der Bibel steht, lass uns mit Freimütigkeit hinzutreten. Das sagt er zu den Hebräern. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Aber wir sind schon dort an der rechten Seite des Vaters, in Christus. Wir sollten es so sagen. Vater? Wenn du also sagst, Vater, als sei er ganz nah, dann lebst du in der Wahrheit. Dann betest du in der Wahrheit und der Heilige Geist kann Zeugnis dafür ablegen. Das heißt es, im Namen von Jesus zu beten. Es ist nicht die magische Formel, das sage ich im Namen von Jesus und dann muss Gott es mir geben. So ist es nicht. Im Namen von Jesus zu beten bedeutet, aus der Position von Jesus heraus zu beten, als Person von Jesus, als Stellvertreter von Jesus. Du sagst vielleicht sogar gar nicht im Namen von Jesus. Ich fordere euch heraus. Ich wollte diese Bombe eigentlich nicht in diesem Moment platzen lassen. Aber ich glaube, ich mach's einfach. Es ist übrigens eine heilige Bombe, eine Bombe der Erkenntnis. Wenn du alle Gebete in den Briefen anschaust, alle Gebete im Kolosserbrief, im Epheserbrief und so weiter, wenn du alle Gebete von Paulus liest, die Wort für Wort in den Briefen wiedergegeben werden, dann sagt er nie am Ende im Namen von Jesus. Warum? Hat Jesus nicht in dem oberen Zimmer gesagt, bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten? Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Ich bete trotzdem im Namen von Jesus. Bitte macht das. Ich tue es trotzdem. Aber vielleicht verstehen wir falsch, was er mit in meinem Namen meint. In meinem Namen bedeutet, betet, als wärt ihr an meiner Stelle. Aber wenn du sagst, er ist dort und ich bin hier, ich bin so weit weg, ich muss erst zu ihm gehen, dann hast du verloren, bevor du überhaupt angefangen hast. Und dann kann der Heilige Geist kein Zeugnis dafür ablegen. Stell dir vor, du würdest für jemanden in einer verzweifelten Situation beten. Derjenige kommt zu dir und sagt, weißt du, ich werde bedrängt, ich kann nachts nicht schlafen, ich wache auf und habe Panikattacken. Ich beschreibe gerade jemanden, bei dem das immer wieder passiert. Aber ich will dir etwas sagen. Wer immer du auch sein magst, im Namen von Jesus wirst du das als Zeichen Gottes erkennen. Und von diesem Tag an wirst du gut schlafen können. Shalom-Frieden wird dich umfangen, wo immer du auch bist. Du bist nachts immer aufgewacht. Und du bist nicht nur aufgewacht, sondern hattest auch Panikattacken. Du hattest auch Depressionen. Shalom ist jetzt dein im Namen von Jesus. Und denk daran, wenn du aufwachst, muss dein erster Gedanke sein, ich bin in der Gegenwart Gottes, des Gottes, der mich liebt. Meines Vaters im Himmel. Ich bin dort durch das Blut von Jesus. Du bist nie außerhalb seiner Gegenwart. Das sollte dir keine Angst machen. Wenn du Fehler machst, wirst du nicht dafür sterben. Du kannst nicht sterben. Es ist ein neuer und lebendiger Weg. Bring es zum Vater. Setz es dem Licht aus. Das ist ein besserer Weg. Hör zu, es ist ein tiefgründigerer Weg, um mit deiner Sünde umzugehen, als mit Furcht und Zittern zu ihm zu kommen, als sei zwischen dir und Gott nicht alles in Ordnung. Das ist eine gewaltige Aussage, nicht wahr? Eine sehr wichtige Aussage. Ich werde es noch einmal sagen. Danke, Heiliger Geist. Es ist besser, mit dem Wissen, dass du in seiner Gegenwart bist, deine sündigen Gewohnheiten zum Vater zu bringen, der dich liebt, und ihm davon zu erzählen, als sie allein überwinden zu wollen. Hör zu, das Überwinden ist keine Voraussetzung, um von ihm angenommen zu werden. Du bist bereits von ihm angenommen. Überwindung ist nur ein Zeugnis für die Welt, damit du für sie immer mehr wie Jesus aussiehst. Und er ist voller Schönheit. Sprich mit dem Herrn darüber. Das ist der tiefgründigere Weg. Das ist Familiengeist. Kein Geist der Knechtschaft, dass wir uns wieder fürchten müssten. Das ist der richtige Geist der Kindschaft, der alles in seine Gegenwart bringt, statt es mit Furcht und Zittern außerhalb seiner Gegenwart loswerden zu wollen. Könnt ihr mir soweit folgen? Kein Wunder, dass der Heilige Geist für sowas kein Zeugnis ablegen kann. Oh, ich habe noch so viel zu sagen. Mit wem identifizierst du dich? Mit dem ersten Adam oder mit dem zweiten Adam? In der Welt, deswegen ist es ein weltliches System. In der Welt geht es nur darum, was man berühren und schmecken kann und was deine fünf Sinne wahrnehmen. Ich glaube nur, was ich sehe. Ich glaube nur, was ich fühle. All das basiert auf Adam, dem alten Adam. Doch der Weg Gottes ist der Weg des Glaubens. Glaube bedeutet nicht, dass wir etwas hervorbringen, was nicht da ist. Es ist nicht da, aber wenn ich nur lang genug glaube, dann glaubt mein Glaube es ins Dasein. Das ist kein Glaube. Das ist dumm. Nur Gott kann etwas aus dem Nichts hervorbringen. Ex nihilo. Aus dem Nichts kann nur Gott etwas hervorbringen. Nur Gott kann das. Dein Glaube kann nichts hervorbringen. Nein, dein Glaube bekräftigt nur das, was in der geistlichen Welt bereits da ist. Ich handle so, als würde ich dem zustimmen, was ich in der geistlichen Welt sehe. Ich handle, als wäre es so. Schreib das auf. Ich handle, als wäre es so. Handle, als wäre Gott nahe. Wenn du in all diesen Wahrheiten leben willst, die ich dir zeige, dann handle, als würde Gott jedes Gebet hören. Handle so, als wären all deine Sünden vergeben. Denn das sind sie. Ich sage, als wäre es so, dann denkst du vielleicht, aha, es ist also doch nicht wahr. Wir handeln nur so, als ob es so wäre. Nein, du handelst so, um in Einklang mit dem zu leben, was bereits besteht, was bereits Realität ist. Handle so, als seist du gerecht. Nicht selbstgerecht. Du darfst nicht selbstgerecht sein, dann bist du stolz. Aber du bist gerecht, weil es ein Geschenk der Gerechtigkeit ist, das du nur annehmen musst. Jesus ist deine Gerechtigkeit. Handle, als sei es so. Handle, als käme es auf deine Gebete an. Kannst du mit dieser Situation nicht zu Pastor Henry gehen, damit er für dich betet? Er hat die Gabe der Heilung. Nein, denn so fängst du nie an zu beten. Wenn jemand zu dir kommt, sag nicht, ich bin heute nicht darauf vorbereitet. Vielleicht kannst du an einem anderen Tag wiederkommen. Wenn es jemand mit psychischen Problemen ist, hat er nun jetzt noch mehr psychische Probleme. Jetzt muss er auch noch versuchen, dich zum richtigen Zeitpunkt zu erwischen, damit du für ihn betest. Aber Pastor, manchmal ist mir nicht nach Beten zumute. Das sind nur Gefühle. Und manchmal würde ich sehr gern beten. Gefühle! Und manchmal würde ich am liebsten gar nichts tun. Gefühle! Manchmal fühlt es sich an, als würde der Glaube fließen. Gefühle! Und manchmal, als würde er nicht fließen. Gefühle! Deswegen ist es oft so, dass du gerade in den Momenten erhört wirst, in denen du das Gefühl hast, dass dein Gebet Gott nicht erreicht oder du schwachen Glauben hast. Und in anderen Momenten betest du und es fühlt sich gut an. Du denkst, diese Person wird bestimmt geheilt. Aber dann kommt sie zurück und sagt, jetzt habe ich noch mehr Probleme. Hast du das auch schon festgestellt? Man kann sich nicht auf die Gefühle verlassen. Ich sagte, man kann sich nicht auf die Gefühle verlassen. Sie verändern sich. Aber dein Zustand ist immer gleich. Und wie ist er? Gerecht. Angenommen. Und du bist in der Gegenwart Gottes im Allerheiligsten. Immer. Etwas, das sie im Alten Testament nie hatten, ist ein reines Gewissen. In der Bibel steht, dass du kein Bewusstsein der Sünde mehr haben solltest. Sobald dein Gewissen reingewaschen ist. Das bedeutet reingewaschen. Du hast kein Bewusstsein der Sünde mehr. Und das möchte Gott, dass du in seiner Gegenwart kein Bewusstsein der Sünde mehr hast. Manche werden nun verrückt spielen und sagen, Pastor Prince lehrt die Menschen, dass sie einfach sündigen können und nein, ich habe gerade gesagt, wie du mit der Sünde umgehen sollst. Wir alle wissen es, wenn wir sündigen. Ich habe dir gerade gesagt, was du mit dem Aufbegehren des Fleisches tun sollst und wie du es im Licht des Neuen Testaments angehen musst. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch Offenbarung. Ich habe dir gerade gesagt, dass du dich mit dem zweiten Adam identifizieren musst. Willst du also sagen, dass Christen keine Sünde in sich haben? Nein. Hast du nicht gehört, was ich vorhin gesagt habe? Es gibt immer noch Sünde in uns. Wenn wir sagen, wir wären sündlos, würden wir lügen. Aber diese Sünde in uns wird uns nicht mehr angerechnet. Bis wir unseren neuen Körper bekommen, dann gibt es diese Sünde nicht mehr. Hört ihr, Freunde? Natürlich will Gott nicht, dass sich diese Sünde in Handlungen, in Worte und in Taten verwandelt. Aber nur wenn du diese Wahrheit kennst, kannst du die Taten des Körpers abtöten. Offenbarung vor Handlung. Wir versuchen immer erst zu handeln und dann die Offenbarung zu bekommen. Okay, zum Schluss kommen wir noch einmal zu 1. Mose 26. Und in der nächsten Stunde werde ich euch zeigen. Ich habe gerade gehört, wie jemand sagte, komm, wir gehen. Wirklich, ich lasse euch in ein paar Minuten gehen. Das war also die erste Hungersnot und Gott hat mir Folgendes dazu gezeigt. Es war, als würde er zu mir sagen, Sohn, manche Leute werden sagen, woher willst du wissen, dass sich diese Hungersnot auf unsere Zeiten bezieht? Manchmal versteckt Gott Dinge, nicht wahr? Das kann ein bestimmtes Wort sein. Hier geht es um eine Zeit, in der Russland hervortritt. Ich finde das interessant, denn es wird einen Krieg geben. Das steht in Hesekiel 38. Hesekiel 38 kommt nach Hesekiel 36 und 37, wo es darum geht, dass Gottes Volk aus allen Ländern der Erde nach Israel zurückkehrt. Sind sie zurückgekehrt? Gibt es heute einen Staat Israel? Ja, seit 1948. Dieses antike Volk ist neu geboren. Und bei Jesaja gibt es einen Vers, in dem es heißt, wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Israel wurde das. 1948 wurden sie gewissermaßen neu geboren. Könnt ihr mir soweit folgen? Aber es gibt einen Krieg, von dem der Prophet Hesekiel berichtet. Während der Zeit der babylonischen Gefangenschaft sprach der Prophet Hesekiel Prophezeiungen über Dinge aus, die sogar über unsere Zeit hinausgehen und in der Zukunft liegen. Er prophezeite, dass es einen Krieg geben wird, in dem Russland herabziehen wird, um Israel anzugreifen. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, wende dein Angesicht gegen Gog im Land Magog. Das Wort Gog heißt nicht nur Berg. Wenn wir uns die Herkunft des Wortes anschauen, bedeutet Gog Ausdehnung. Und das Land Magog ist Russland. Das ist ihr Stammesname. Wo findet man diese Stammesnamen? Im ersten Buch Mose. Wenn man nachschaut, wo sie sich alle befinden, sieht man, dass sie dort sind, wo heute Russland liegt. Okay? Gog bedeutet Ausdehnung. Magog bedeutet Erweiterung. Ist das nicht genau ihr Verhalten? Sie wollen sich immer weiter ausdehnen und erweitern. Den Fürsten von Rosch, Gott spricht hier. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen. Menschensohn, wende dein Angesicht gegen den Fürsten von Rosch. Gott spricht zu dem Herrscher von Russland. Dieses Rosch hier ist Russland. Mesech und Tubal. Mesech ist der alte Name. Wenn man nachschlägt, wo Mesech liegt, sieht man, dass dort heute Moskau ist. Und Tubal. Wo ist heute Tubal? Gott verwendet hier die alten ursprünglichen Namen in der Bibel. Tubal ist Tobolsk in Russland. Gott sagt, Weissage gegen ihn und sprich, so spricht Gott, der Herr. Siehe, ich komme über dich, Gog, du Fürst von Rosch, Mesech und Tubal. Es ist ein langer Abschnitt über den Krieg. Sie werden nach Israel kommen, um Beute zu machen. Was ist das für eine Beute? Öl? Gas? Wir wissen es nicht. Aber sie werden kommen. Was bedeutet das für den Krieg in der Ukraine? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich nicht glaube, dass es einen Atomkrieg geben wird. Vielleicht einen beschränkten. Aber einen Atomkrieg, der alles zerstört? Nein. Hilft dir das? Wenn du zum Gottesdienst gekommen bist, um das zu hören, hilft dir das? Wer von euch war besorgt? Wer von euch hat angefangen, Dinge zu horten? Meine Geschwister, die den Livestream schauen, wer von euch hat angefangen, Dinge zu horten oder im Internet nachzulesen, wo man hingehen muss, wenn es einen Atomkrieg gibt? Das Beste ist, dass sie sagen, man soll in ein Gebäude rennen. Renn in ein Gebäude, sagen sie. Freund, wenn es einen Atomkrieg gibt, wird dich kein Gebäude schützen. Aber wir beten, dass es keinen Atomkrieg gibt. Wir sehen gerade all dieses Säbelrasseln. Ich habe nicht gesagt, dass es keinen beschränkten Atomkrieg geben wird. Es gibt auch Atomwaffen, die nur beschränkte Wirkung haben. Aber ein großer Atomkrieg zwischen den USA und Russland, Nein. Warum? Weil Hesekiel 38 noch nicht eingetroffen ist. Das ist der Segen des Bibellesens. Amen. Hört ihr, Russland gibt es dann immer noch. Es ist nicht durch einen nuklearen Holocaust zerstört worden. Russland ist immer noch da. Sonst könnten sie nicht herabziehen. Und sind sie schon herabgezogen? Nein. Aber wusstest du, dass die Ukraine auf ihrem Weg nach Süden liegt? Ich sage nicht, dass sie siegen werden. Das sage ich nicht. Das kann auch zu einem anderen Zeitpunkt geschehen. Vielleicht wird auch dieser Krieg enden und die Ukraine ihre Unabhängigkeit behalten. Aber irgendwann wird Russland herabziehen. Und dann geschieht, was wir in der Bibel lesen, dass Gott sie auf den Bergen Israels vernichten wird. Was ist mit den USA? Die USA werden nicht erwähnt. Oder vielmehr, wenn man aufmerksam liest, werden sie erwähnt. Sie werden als junge Löwen bezeichnet. Warum sind sie die jungen Löwen? Weil Großbritannien der alte Löwe ist. Das Symbol für Großbritannien ist ein Löwe. Die USA wurden von den Pilgervätern gegründet. Sie wurden aufgrund ihres Glaubens in Großbritannien verfolgt. Also verließen sie England auf der Mayflower. Und so hat es mit den USA angefangen. Erinnert ihr euch? Sie kamen also aus Großbritannien. Singapur ist auch ein junger Löwe. Unser Symbol ist der Löwe. Wir sind die Stadt des Löwen. Wir sind also auch junge Löwen. In der Bibel steht über die jungen Löwen, gehen wir zu dem Vers in Kapitel 38, in dem davon die Rede ist, dass die jungen Löwen fragen werden, bist du gekommen, um Beute zu machen? Bist du gekommen, um Beute zu machen? Die jungen Löwen werden also auch überleben. Manche fragen sich, ob vielleicht Russland die USA zerstören wird und die USA nicht mehr da sein werden. Nein, nein. Wenn wir uns den Vers anschauen, steht da, die jungen Löwen werden fragen. Sie ziehen nicht in den Krieg. Dieser Krieg wird von Gott gewonnen. Keine Armee wird Israel helfen. Nein, denn sonst bekäme Gott nicht die Ehre. Am Ende heißt es, dass alle Völker wissen werden, dass der Gott Israel sie verteidigt hat. Kein Volk, nicht die USA und kein anderes Land werden Israel in diesem Moment helfen. Aber es klingt so, als wäre es die UNO, die Russland fragen wird, bist du gekommen, um Beute zu machen? Das klingt nach einer Art Verhandlung. Und das ist alles, was sie tun werden. Sie werden die jungen Löwen genannt. Saba und Dedan und die Kaufleute von Tarsis, das steht im gleichen Kapitel, und all ihre jungen Löwen werden zu dir, Russland, sagen, bist du gekommen, um Beute zu machen? Hast du deine Menge gesammelt, um zu plündern, um Silber und Gold zu nehmen? Seht ihr das? Saba und Dedan sind Saudi-Arabien. Und die Kaufleute von Tarsis ist Amerika, denn Tarsis ist Spanien. Christopher Columbus segelte unter spanischer Flagge. Die Kaufleute von Tarsis und all ihre jungen Löwen. Singapur ist also auch dabei, im Plural. Das war also alles, was sie taten. Sie schickten keine Waffen, sie zogen nicht in den Krieg, sie kämpften nicht. Sie sagten nur zu Russland, bist du gekommen, um Beute zu machen? Aber Israel wird allein gelassen. Ihr könnt das alles zu Hause nachlesen. Ich wollte euch nur zeigen, dass eine Hungersnot auf uns zukommt. Und in den nächsten Wochen werde ich über diese Hungersnot predigen. Ich werde euch sagen, wie ihr euch auf die kommende Zeit vorbereiten könnt. Aber wenn du kein Kind Gottes bist, hat all das keine Bedeutung. Wenn du nicht im Allerheiligsten bist und Gott dich ohne Sünde auf dir sieht, für immer angenommen, für immer vollkommen, mit reinem Gewissen, kein Bewusstsein mehr für Sünde zwischen dir und Gott. Wir kommen ohne dieses Bewusstsein der Sünde zu Gott. Es scheint, als würde das Christentum die Menschen genau das Gegenteil lehren. Im traditionellen Christentum hören wir oft, die Menschen müssten ein Bewusstsein der Sünde haben. Aber das hat ihnen noch nie geholfen. Sie sind nur noch tiefer in ihre Sünde hineingerutscht. Es ist das gereinigte Gewissen, das Menschen rettet und verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Hat dir das geholfen? Mach dir das von dieser Woche an bewusst, Kind Gottes. Ruf es dir wieder ins Bewusstsein. Denn alles in dir wird sagen, dass du der gleiche alte Mensch seist, dass du gefangen seist und deine Füße auf dieser Erde stünden. Kannst du das nicht sehen? Du bist nur ein natürliches Wesen mit natürlichen Problemen. Natürliche Kräfte wirken gegen deinen Körper und alles ist natürlich. Doch du musst dich daran erinnern. Nein, die Sichtweise, auf die es wirklich ankommt, ist die Sichtweise von Gott. Und Gott hat mich in Christus an seine rechte Seite gesetzt. Ich sitze mit Christus in einer Haltung der Ruhe, nicht wahr? Was hat er zu Jesus gesagt? Setze dich zu meiner Rechten, bis ich dir deine Feinde zu Füßen lege. Du musst dir deine Feinde nicht selbst zu Füßen legen. Was musst du machen? Sitzen. Das ist die gleiche Haltung, die Jesus jetzt gerade hat. Heiligkeit bedeutet, dass wir das Gleiche denken wie Jesus und die gleiche Haltung einnehmen wie Jesus. Also setz dich hin, Kind Gottes. Der Teufel wird sagen, nein, es gibt schon wieder ein neues Problem. Steh auf, du musst dich anstrengen, du musst deine Kraft... Nein, setz dich einfach hin. Wenn es ein neues Problem gibt, setz dich noch mehr hin. Wenn ein neues Problem auftaucht, setz dich tiefer hin. Herr, du wirst dich darum kümmern. Danke, Herr. Bis, sagt der Vater, bis ich... Gott sagt nicht, dass es diese Feinde nicht gibt, bis ich dir deine Feinde zu Füßen lege. Siehst du, nicht du legst ihm die Feinde zu Füßen, nicht einmal Jesus selbst. Sein Werk ist vollbracht. Der Vater sagt, setz dich, bis ich. Und wenn wir aufstehen, dann geht es nicht. Der Gedanke hier ist, bis ich sie dir zu Füßen lege, also setz dich hin und bleib sitzen. Das bedeutet, dass das Problem immer noch da ist, das Problem existiert immer noch. Bis ich mache, bedeutet, dass du mit aller Kraft danach streben sollst, in die Ruhe einzugehen. Denk also in der kommenden Woche daran. Das sind deine Hausaufgaben. Mach dir all das immer wieder bewusst. Wenn du betest, bete nicht, oh Vater, ich muss irgendwo hingehen und beten, so als ob Gott weit weg wäre und du hier auf der Erde wärst. Aber ich bin auf der Erde. Wie gesagt, Kind Gottes, denk an die Realität. Wir sind Doppelbürger. Unser wahres Zuhause ist im Allerheiligsten. Bete so, Vater. Es geht nicht darum, wie laut oder leise du betest. Bete laut! Du kannst auch leise beten. Wichtig ist, dass du weißt, er hört dir zu. Sprich zu ihm. Amen, Kind Gottes? Bist du gesegnet worden? Senken wir alle den Kopf und schließen die Augen. Vielleicht hast du dein Vertrauen noch nie auf den Herrn Jesus Christus gesetzt. Mein Freund, durch Jesus sind all deine Sünden am Kreuz ausgelöscht worden. Der Vorhang, der dich von Gott getrennt hat, ist zerrissen. Das Blut, das deine Sünden vollkommen abgewaschen hat, hat einen Weg für dich freigemacht, auf dem du zum Vater kommen kannst. Möchtest du das? Möchtest du deinen Glauben auf Jesus setzen? Möchtest du annehmen, was für dich getan worden ist? Du bist jetzt im alten Adam. Ich zeige dir, wie du im neuen Adam sein kannst, in Christus selbst. Und wie du von allem profitierst, was er getan hat. Wenn du das möchtest, dann bete mit mir. Sag, Vater im Himmel, ich bekenne, dass Jesus Christus mein Herr und mein Retter ist. Ich danke dir, dass Christus meine Sünden mit seinem Körper an diesem Kreuz getragen hat. Er starb. Und das war mein Tod. Ich starb mit ihm. Und als du ihn von den Toten auferweckt hast, hast du mich in ihm auferweckt. Jesus Christus ist heute lebendig. Er sitzt zu deiner Rechten. Und dort hast du auch mich hingesetzt. Jesus Christus ist mein Herr und mein Retter und mein Gott. Danke, Vater. Ich liebe dich, weil du mich zuerst geliebt hast. Amen. Oh, ist das nicht schön? Steht alle auf. Hebt alle eure Hände. Gott schenke euch in der kommenden Woche den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis von ihm. Die Augen deines Verständnisses sollen erleuchtet werden, sodass du gestärkt wirst mit aller Kraft nach seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Gott stärke dich, damit Christus durch Glauben in deinem Herzen wohnen möge. Damit du wissen mögest, was der Reichtum seiner Herrlichkeit, seines Erbes in den Heiligen ist und was die Fülle der Auferstehungskraft ist, die Christus von den Toten auferweckt hat. Im Namen von Jesus. Gott segne euch. Wir sehen uns wieder.